Hier kriegt man kein Auge zu. Die ganze Nacht tapsen sie herum. Gehen auf die Toilette, lassen das Licht an. Die Nachtschwester scheint das überhaupt nicht zu stören. Schwestern können ganz schön grausam sein, richtig brutal. Eine von ihnen hat meinen kleinen Finger zurückgebogen. Guck mal hier, so. Ich kann ihn nicht noch mehr richtig gerade machen. Hast du wenigstens dein Essen? Allein schon der Geruch verdirbt mir den Appetit. Aber irgendwas würde ich dann doch runter. Ich dachte, du hättest am Exzess. Was? Was sagt der Not? Bitte, Mutter, nimm die Kopfhörer ab. Was? Du sollst die Kopfhörer abnehmen. Was hast du gesagt? Der hat mir wieder irgendwelche neuen Kapseln verordnet. So rote und grüne Torpedos mit Nummern drauf. Die taugen aber nichts. Deshalb bin ich ja so aufgebläht wie ein Gorilla. So, werden wir mal wieder, Mrs. Routledge. Ein wunderschöner amerikanischer Fleischsalat. Oh. Frisch aus der Dose. Ja. Der schmeckt. Den essen wir doch auf, oder? Ja. Brav. Braves Mädchen. So, da werden wir mal wieder, Fiora. Ein herrlicher Fleischsalat heute. Mit 13 hat ihr Vater sie vergewaltigt. Vergewaltigt? Die Schwester? Ach nein, die da an die Decke starrt. Welche Decke? Die Decke da hier oben, da. Die da. Ach, die. Die hat's mit Männern. Letzte Woche wollte sie mit dem Mann von einer anderen nach Hause. Sie saß schon bei ihm im Auto. Sie mussten sie regelrecht rausziehen. Ausziehen? Na ja, wieder raus, aus dem Auto. Wird sie denn handgreiflich? Ich hab gesehen, wie sie einer Schwester die Suppenschüssel über den Kopf gestülpt hat. Heiß? Gemüsesuppe. Wenn du nichts isst, dann wirst du hier zwangsernährt. Ich mache mir immer ein Marmeladenbrot so gegen 8, bevor sie die Kapseln bringen. Wie spät ist es denn? Mit dieser Brille kann ich gar nichts erkennen. 5:20. Ach, Zeit für einen Tee. Ja, aber willst du nicht doch lieber was essen, Mutter? Mir fehlen 2 Pfundnoten aus meiner Handtasche. Und 40 Zigaretten. Was suchst du denn? Meine Handtasche. Ich weiß, wer es war. Und, wer war's? Margret heißt sie. Überall schnüffelt sie herum, bei jedem. Sie durchsucht sogar die Spinde, wenn wir beim EG sind. Beim was? EG, Elefantengrab oder so. Aber das weißt du doch schon. Elefantengrab? Kennst du doch. Dieses Elektro-Elefantograb, wo sie einem Elektroden auf den Kopf kleben und einen Gehirnschock verpassen. Hast du doch schon im Fernsehen gesehen. Damit man sich nicht mehr erinnert, damit man vergisst. Alles oder nur teilweise? Was? Teilweise? Was vergisst man? Alles? Weiß ich nicht. Kann mich nicht mehr erinnern. Welche ist denn nun Margret? Postnatale Depression. Damit laufen hier 3 oder 4 herum. Einer hat sich die Pulsadern aufgeschnitten und versucht, sich im Bad zu ertränken. Sie mussten ihr schwere Elektroschocks verpassen. Ich gehe jetzt lieber. Ja. Grüß bitte Doreen schön von mir. Ach, und hier, Graham, hier hast du ein paar Pennies für den kleinen Warren, für seinen Sparschwein. Ja, gut, danke. Ist Doreen bei der Arbeit? Wahrscheinlich, ja. Brauchst du irgendwas? Haarnadeln, Marmelade? Nein, ich glaube nicht. Dankeschön. Also dann, tschüss. Wiedersehen, Mutter. Auf Wiedersehen! durchschnittlichen Öffnungszeiten und die geografische Lage von chinesischen Restaurants innerhalb eines Radius von 5,23 Meilen. Was soll denn das nun wieder? Dein Kakao. Ich sagte dein Kakao. Ich sagte danke. Stell ihn dahin. Wohin? Da, auf die Ecke vom Schreibtisch. Hier? Ja. Kipp ihn nicht um. Woran arbeitest du? Daran. Woran? Na, das da auf dem Bildschirm. Koinzidenz, Kurven. Was heißt das auf Deutsch? Ein Ding oder Ereignis, das ein anderes Ding oder Ereignis beeinflusst. Ohne dass zwischen ihnen irgendein erkennbarer Kausalzusammenhang bestünde. Was? Alle diese verschlungenen, farbigen Linien bedeuten nur das? Ja. Also, das hätte ich schon niemals. Was denn für ein Ding oder Ereignis? Nehmen wir mal an, du triffst jemanden auf der Straße, den du zu kennen glaubst. Mhm. Aber dieser jemand ist gar nicht dein Bekannter. Doch wenig später triffst du wirklich diesen Bekannten, von dem du irrtümlicherweise angenommen hattest, ihm gerade erst begegnet zu sein. Ja, und? Ja. Nun, kausaler Zusammenhang. Aha, verstehe. Wird das alles mal ein Teil von Graham Routledge Meisterwerk sein? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Zu symbiotisch. Zu was? Symbiose. Eine von wechselseitigem Nutzen getragene Partnerschaft zwischen zwei grundverschiedenen Organismen. Ich wünschte, wir hätten eine. Eine was? Symbiose. Ich dachte immer, dass wir eine haben. Stimmt das denn nicht? Hm. Ich verlasse mich auf dich und du... Du verlässt dich auf mich, ja, ja. Also wirklich, Liz, so schlimm ist es doch nun wieder nicht. Sei dankbar für das, was wir erreicht haben. Ein Reihenhaus mit defekter Drainage, ein Kleinwagen und zwei Kinder. Na ja, da habe ich schon Schlimmeres gehört. Kaum verlierst du einen Schuh, schon siehst du jemand anderen ohne Füße. Was macht er denn jetzt? Jetzt sucht er einen Zusammenhang zwischen den Daten und Abfolgen der Mondfinsternisse und dem Vorkommen von Schweinepest im Vereinigten Königreich innerhalb eines Zyklus von 12 Monaten. Was weiß denn ein britischer Fernmeldeingenieur über das Vorkommen von Schweinepest im Vereinigten Königreich? Statistisches Jahrbuch der britischen Landwirtschaft. Worin besteht denn der Zusammenhang? Kann ich noch nicht sagen. Bislang macht es keinen Sinn. Aha, bislang. Wenn alles so klar auf der Hand läge, hätten wir es nicht nötig, danach zu suchen. Wer hat es denn nötig, danach zu suchen? Ich zum Beispiel. Andere Ehemänner lassen sich an ihren Zehennägeln von der Eiger Nordwand herabhängen und jeder sagt, die seien verrückt. Was sollen denn diese beiden Kurven? Die beiden? Ja. Ja, das ist, das D-Zug-Verzeichnis, geteilt durch die wöchentliche Häufung der Verspätung des 8:27 bei der Hampton Bridge. In Sekunden. Aber woher weißt du, um wie viel später der 8:27 jeweils an der Hampton Bridge auftaucht? Jack nimmt die Zeit für mich, mit der Stoppuhr. Ein lebenswichtiges, ganz und gar unerlässliches Körnchen Erkenntnis, von dem das Schicksal der westlichen Welt abhängt. Trink deinen Kakao. Alles ist relevant, Liz. Alles hängt irgendwie zusammen. Das sagst du ständig, ja. Was ist mit dieser Symbiose? Was beweist die? Gar nichts. Sie soll überhaupt nichts beweisen. Das müsste mich jetzt eigentlich erleichtern, tut es aber nicht. Bitte erklär mir, wie die Symbiose mit dem Übrigen zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Das ist nun wirklich eine Erleichterung. Etwas, das einmal nicht irgendwie zusammenhängt. Oh, doch, doch, doch, es hängt zusammen. Es muss zusammenhängen. Die Dinge und Ereignisse stimmen völlig willkürlich und zufällig dennoch überein. Darum geht es. Der Zusammenhang mag vor unseren Augen verborgen sein, non kausal. Also das, was du eine Koinzidenz nennen würdest. Würde ich das wirklich? Ja, und deshalb auch meine Koinzidenzkurven. Aber sonst geht's dir gut? Es ging mir nie besser. Lies, schau mal. Siehst du das? Was? Diese Ringe auf der Ecke vom Schreibtisch, wo die Tasse gestanden hat. Kakaoringe, ja, und? Siehst du, wie sie sich überschneiden? Das war Zufall, nicht wahr? Reiner Zufall. Und jetzt pass auf. Wenn dieselbe Konfiguration von sich überschneidenden Kreisen, also rein zufällig, meine ich, wenn also unbeabsichtigt, Molekül für Molekül, genau dasselbe Muster noch einmal auftauchen würde, dann wäre das das Ende der Welt. Es bräuchten sich nämlich nur zwei Dinge oder Ereignisse zu wiederholen, also zwei Vorgänge bis ins kleinste Detail zu gleichen. Und alles, das Universum, die ganze Trickkiste ringsumher würde, paff, einfach verpuffen. Schluss, aus, finito. Ist dir das alles selbst eingefallen, Graham? Oder hast du das aus Reader's Digest? Ach, das ist so eine Art Lieblingstheorie von mir. Genau genommen basiert sie auf der elektrodynamischen Quantenmechanik. Die Wahrscheinlichkeitsschwingung von Elementarteilchen und dieses ganze Zeugs. Ach so, dieses ganze Zeugs, ja. Hm. Moment mal, zwei völlig gleiche Dinge. Es gibt doch Fließbandprodukte. Massenware. Die sind doch sämtlich haargenau gleich. Ah ja? Da irrst du dich aber gewaltig. Sie scheinen zwar alle gleich, ja sogar identisch, aber natürlich weicht jedes einzelne um eine Winzigkeit von allen anderen ab. Der Unterschied ist so gering, dass wir ihn nicht einmal wahrnehmen. Ja, aber vorhanden ist er trotzdem. Und selbst wenn wir ihn herausfinden könnten, sagen wir mal mit hypersensitiven Messinstrumenten, dann würde schon die Untersuchung als solche den untersuchten Gegenstand verändern. Sodass er sich spätestens dann wieder von allen anderen angeblich identischen Gegenständen unterscheiden würde. Tut er das wirklich? Aber ja. Nimm zum Beispiel diesen alten Sessel hier. Wenn ich ihn untersuchen oder nur genau betrachten will, muss ich ihn doch beleuchten. Ein Licht auf ihn richten, oder? Mhm. Aber das heißt ja nichts anderes, als ihn einem Bombardement von Photonen auszusetzen, von Lichtpartikeln, was die Substanz des Sessels verändert. Es ist nicht mehr derselbe Sessel wie zu Beginn meiner Beobachtung. Indem ich ihn beobachte, verändere ich ihn. Was du nicht sagst. Hast du deinen Kakao ausgetrunken? Ja. Ach, Gott sei Dank. Ich nehme die Tasse lieber wieder mit, bevor sie das Universum zum Verpuffen bringt. Oh, und vergiss nicht, morgen kommen Maggie und Jack zum Abendessen. Hm, gut, gut. Übrigens, wie geht's deiner Mutter? So wie das letzte Mal. Schon ein bisschen gaga. Sie glaubt, ich wäre noch mit Doreen verheiratet. Manchmal wünschte ich das auch. Wenn ich erst den Nobelpreis gewonnen habe, sagst du das nicht mehr. Graham, du würdest selbst dann nicht den Nobelpreis gewinnen, wenn du das Dynamit erfunden hättest. Das wollen wir ja sehen. Einstein haben sie auch ausgelacht. Ja, als er noch mit Bauplätzchen spielte. Komm nicht zu spät runter. Es ist schon nach 10. Verdammt. Zwei Dinge oder Ereignisse? Aber was ist mit Tönen? Was passiert, wenn ein Ton sich wiederholt? Absolut derselbe Ton. Mein Gott, daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Wie groß ist denn dein Speicher? 2 Megabyte. Da hast du dein Problem. Wieso? Du brauchst jede Menge Reserven auf der Festplatte, wenn du diese Massen von Analogwerten eingeben willst. Das heißt, in Wahrheit geht es um die Hardware, also um Knete. Wie viel etwa? Ein paar tausend schon. Wie wär's mit Eigenbau? Da müsstest du schon ein zweiter Einstein sein. Nee, mein Lieber, das schlagt dir mal aus dem Kopf. Ich weiß gar nicht, was du hast. 2 Megabyte sind eine Menge. Was weißt du denn davon? Ray, ich sag's dir, 2 Megabyte sind mehr als ausreichend. Der Fehler steckt im Programm. Unsinn. GIGO. GIGO? Was ist denn das? Das ist eine Abkürzung. Gaga Input, Gaga Output. Du kriegst nur raus, was du vorher reingibst, nicht mehr. Was will er denn rauskriegen? Ist da was passiert? Ein Taxi. Ist auf eine alte Rostlaube aufgefahren. Olivgrüner Mini, zwei Punker drin. Geschieht Ihnen recht. Wetten, dass die nicht versichert sind? Das Problem, mit dem ich mich rumschlage, ist folgendes. Ein Satz analoger Werte soll mit einem zweiten Satz analoger Werte verglichen werden. Also, eine Korrelation zwischen... Ja? Weiter. Das Was ist, für analoge Werte? Ist eben schwierig darzustellen, gewisse Indexzahlen aus dem Alltag. Wie zum Beispiel, sagen wir mal... Statistiken. Ja, ja, könnte sein, ja. Ein Bruttosozialprodukt, ja, Wechselkurse, Leitzinsen... Halt doch mal das Maul weg. Wiederverkaufspreisindex. Also ja, dir fällt ja auch nichts Besseres an. Ja, deshalb frage ich ihn ja, Trottel. Geburten, Hochzeiten, Todesfälle... Ja, nur reicht's mir aber. Lass ihn ruhig. Womit ich mich rumschlage, das sind statistische Werte, die womöglich in non-kausalen Beziehungen zueinander stehen. Non-kausale Beziehungen? Ja, richtig. Sie haben keine gemeinsame Ursache. Das ist mir zu hoch. Dann versuch doch mal, die Dinge anders zu sehen. Auf der Ebene des Alltags nehmen wir alles nach einer bestimmten Logik wahr. Und zum Beispiel, du lässt einen Teller fallen, er zerbricht. Das eine ist die logische Ursache des anderen. Ne? Doch auf einer tieferen Ebene verhält sich die Wirklichkeit nach anderen Regeln. Atome zum Beispiel. Oder die Zeit. Der Pfeil der Zeit ist nicht gerade. Er ist kreisförmig. Der Pfeil der Zeit? Was zum Teufel ist das? Hört mal! Was? Habt ihr das gehört? Irgendein Schlager oder so. Diese Polenta schmeckt wie Algenpampe. Irgendetwas wird sich ereignen. Ist gerade dabei, sich zu ereignen. Ereignet sich, muss sich ereignen. Mensch, guck mal, dieser Punker. Was mir ein Anblick, der lange hat sich regelrecht die Stirn blutig geschlagen. Ereignet sich in diesem Moment der Pfeil der Zeit. Sprich mal weiter, Graham. Der Pfeil der Zeit ist kreisförmig. Vergangenheit und Zukunft sind austauschbar. Ein künftiges Ereignis kann etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, beeinflussen. So entstehen die Vorhersagen. Die Kommunikation zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Zukunft und Vergangenheit, geschieht in ein und demselben Moment, wodurch die Gegenwart ausgelöscht wird. Na, mein Lieber, das funktioniert nicht. So was kannst du nicht einspeisen. Da müssen Tatsachen her, harte Fakten. Was anderes versteht so ein Computer nicht. Du meinst so Sachen wie Zufälle, stimmt's? Also wenn zwei Ereignisse zufällig zusammentreffen. Was weißt du denn davon? Ich weiß, wo hinter er her ist. Na, Schlaumeier. Kaum haben Sie eine Elektronikprüfung bestanden, schon meinen Sie, kennen Sie aus. Das ist keine Frage des Sich-Auskennens, Ray. Das ist eine Frage der Erkenntnis. Naja, hör nicht hin, Graham. Nicht mal mit einem System, das Analogwerte verkraftet. Ey! Entschuldigung. Nicht zur Hölle nochmal. Pass doch auf, wo du hinlatschst. Unfall. Tut mir leid, Großvater. Ja, Großvater, guck dir die Schweinerei doch an, die du angerichtet hast. Ich sagte doch, tut mir leid. Punker, überall laufen sie schon rum. Ausbreitung der Gattung. Du, jetzt reicht's aber. Beruhige dich, Ray. Das war wirklich ein Unfall. Kommt jetzt. Was ist passiert? Jackos Mini hatte einen Aufpraller von hinten. Taxifahrer, typisch. Du blutest ja. Ist es was Ernstes? Nur eine Beckenfraktur. Stehe ich doch lässig durch. Na schön. Wie geht's deiner Mutter? Ganz gut. Und deiner? Dasselbe. Warum besuchst du sie nicht mal? Sie liegt immer noch im Krankenhaus. Macht mich depressiv, sowas. Na, wenn sie keiner besucht, macht sie das genauso depressiv. Ich denk drüber nach. Solltest du wirklich tun. Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Bis bald mal. Und lass die Wunde verarzten. Wer zum Teufel war das, Graham? Kennst du den? Das war mein Sohn, Warren. Ich dachte, du hättest zwei Töchter. Hab ich auch. Er ist von Doreen. Doreen? Meine erste Frau. Ach so. Wir machen uns besser auf die Socken, Leute. Hm? Was kommt als nächstes? Weiß nicht. Was ist dran, Ray? Darkerout, Fehler in der Oberleitung. Na, reinspaziert, Herrschaften. Nur hereinspaziert. Was soll's denn sein? Martini, Weißwein, Rotwein, Whisky, Sherry? Ja, bitte. Jack. War ja bloß ein Witz. Ach, sehr witzig. Ich mache anscheinend nichts richtig, wie? Nein, mir bitte einen Sherry Graham. Mir bitte einen Sherry Graham. Und du, Jack? Whisky. Bitte. Bitte. Wird sofort erledigt. Bin in 0, nichts wieder da. Wo warst du denn, um ihn zu wählen? Ein Parkplatz gesucht. Wo? In Tibet? Du lädst mich einfach vor der Haustür ab bei der Kälte und verschwindest, wer weiß wohin. Der Außenspiegel. Wie bitte? Der Außenspiegel. Wovon redest du überhaupt? Letztes Mal, als wir hier in der Hauptstraße parkten, hat mich mal den Außenspiegel zerdeppert. Glatt abgerissen. Hat mich 60 Flecken gekostet. Irgend so ein betrunkener Vandale. Deswegen. Bist du sicher, dass du das nicht selber warst? Hä? Und weshalb warst du heute so lange weg? Ich hab das Auto geparkt, wo es sicher ist, Liebling. Ich dachte schon, du hättest die Hinterachse ausgewechselt. Maggie, Maggie, ich warne dich. Oh, da bin ich wieder. Oh, so. Oh, besten Dank, Graham. Prost. Dankeschön. Oh. Jack? Jack, was machst du denn? Das ist ja einfach köstlich. Du musst mir unbedingt das Rezept verraten, Liz. Aus dem Küchenkalender. Mhm. Ich dachte, aus der Fernsehbeilage. Mhm. Das ist der Nachtisch. Mhm. Und woher war die Suppe? Oh, Ochsenschwanz. Halt dir die Ohren zu, Liz. Altes Ferkel. Sehr gut, Maggie. Ich weiß schon. Ich weiß ganz genau, was ihr vorhabt. Vorhabt? Ich weiß, was sich hier abspielt. Was? Mich glaubt ihr nicht. Wer will dich denn leimen, um Gottes Willen? Jeder. Jeder hier. Noch ein paar Spargelspitzen, Jack? Spargelspitzen, ja. So, genug? Reichlich. Oh. Was macht denn eigentlich Warren zurzeit? Ach, Warren. Der ist ein Skinhead inzwischen. Mhm. Punker. Skinhead, Liebling, mit Glatze. Jetzt ist er Punker. Wieso, seit wann? Hast du ihn getroffen? Mhm. Neulich. Das hast du ja gar nicht erzählt. Mir erzählt er nie was. Das kenne ich. Hat er endlich einen Job? Hat er nichts von gesagt. Wieso, du hast ihn nicht gebracht? Wer ist denn hier ein Skinhead? Dein Neffe. Ein Punker. Könnt ihr ihm nicht Arbeit bei der Post verschaffen? Bei der Telekom höchstens. Interessiert ihn aber nicht. Und was interessiert ihn dann? Als er noch klein war, spielt er gern Doktor und Krankenschwester. Graham. Wie wir alle, nicht wahr? Einmal hinterher. Ich weiß, was hier vorgeht. Da bist du offenbar der Einzige. Komm, also, dann hole ich jetzt mal das Fernsehdessert. Oh ja. Soll ich dir helfen? Nein, nein, danke, Maggie. Ist schon alles vorbereitet. Kann ich noch ein Gläschen Wein? Bitte? Ja, ein halbes Glas. Höchstens. Graham, du auch? Ja, vielen Dank. Jack? Ja, hallo? was? Ist was? Nein, oh, nichts. Oh, Leute, das Dessert. Oh, das sieht ja super aus. Reichst du mal durch? Ich bin nicht so voll, wie du denkst. Braucht man lange dazu? Naja, 25 Minuten ungefähr. Und dann lässt du ihn einfach 4 Stunden im Kühlschrank. Du musst aufpassen, dass er dir nicht zusammenfällt. Was du und er hinter... Leicht und flockig sein. Mein Morgen. Hier, du Suffkopf. Pudding. Köstlich. Mhm. So locker. Schmeckt's dir auch, Graham? Mhm, prima. Toll. Du bist so schräg schon. Bin ich das? Mhm. Wie geht's eigentlich Jill? Hast du je wieder von ihr gehört? Jill? Die ist nach Südafrika ausgewandert, nicht wahr? Ach, Jill. Ja, nein, Hongkong. Doppelzüngige Schlange. Betrügerin. Sie soll ja ziemlich freizügig gewesen sein, habe ich gehört. Deshalb mussten die beiden dann auch weg von hier. Immer nach Dienstschluss war sie mit jemandem von der Telekom zusammen. Von der Post. Ach, war das damals noch? Ja, war damals noch. Und ich habe immer gedacht, Harry und Jill passen so gut zusammen. Naja. Überstunden und so, angeblich. Mhm. Graham hat ja mit ihr zusammengearbeitet, nicht wahr, Liebling? Na, nicht direkt zusammen. Oh, Jack, was machst du denn schon wieder, du lieber Gott? Schaut ihn euch an, überall Pudding, sogar in den Augenbrauen. Pass doch auf! Jetzt guck dir bloß an, was du angerichtet hast, du Saufsack. Warte, ich hol den Lappen. Oh, Liz, das tut mir wirklich außerordentlich leid. Man kann dich nirgendwo hin mitnehmen. Ich weiß, was hier gespielt wird. Ich habe alles gesehen, unter meiner Nase, die ganze Zeit, wie er mich betrügt. Wer? Wer betrügt dich? Du Schlange. Spiel dich nicht so auf, Jack. Ja. Du und er. Danke. Hinter meinem Rücken. Ich und wer? Er. Wer er? Na, der da, Graham. Ne? Graham? Graham? Was sagt der? Tag, ja, stimmt. Du und dieser Säufer. Ihr habt doch so gesessen. Du hast so doch zu viel getrunken, Jack. Das ist alles. Ich weiß, wovon ich spreche. Von der eigenen Frau und dem eigenen besten Freund und Ex-Schwager betrogen und hintergangen. Ne? Hä? Welchen Preis haben Treue und Vertrauen in dieser Welt? Hä? Weg sind sie. Gott sei Dank. Noch Kaffee da? Hm? Kaffee. Hm? Du siehst furchtbar aus. Danke. Wie ist denn das Paracetamol? Was ist denn? Rotwein, das reinste Gift. Jedes Mal schwöre ich mir, nie wieder Rotwein zu trinken, und dann tue ich's doch. Wie geht's denn dir heute Morgen? Nicht schlecht. Ich hab nicht allzu gut geschlafen. War Harry nicht komisch? Harry? Na, gestern Abend. Ich meine, Jack. Harry, wo habe ich denn den jetzt her? Harry ist in Hongkong. Hm. Stimmt, in Hongkong. Warum hast du Harry gesagt? Weiß ich nicht, ein Versprecher. Harry ist in Hongkong. Ich weiß, dass Harry in Hongkong ist, nur reite doch nicht darauf herum. Oh. Oh. Wo hast du heute Dienst? Ist noch nicht raus. Wenn du frei hast, am Wochenende meine ich, dann könnten wir doch mal wieder einen Ausflug zusammen machen. Zoo zum Beispiel oder... Sag mal ruhig. Ja, was ist denn? Wie aus dem Landwirtschaftsministerium verlautet, zeigen sich die Verantwortlichen zunehmend besorgt über die Ausbreitung der Schweinepest. Sie soll schon etwa 20% des Bestandes infiziert haben. Hör dir das an. Eine Erklärung für diese besorgniserregende Entwicklung, die epidemische Ausmaße anzunehmen droht, konnten die Wissenschaftler nicht geben. Graham, das hättest du vorhersagen können, was? Mit deinem Mondfinsternis. Aber warum jetzt? Warum ausgerechnet jetzt? Irgendwann passiert das eben. Jetzt warum denn, Jack? Jetzt dies? Da ändert jemand die Spielregeln. Ich denke, du glaubst nicht an Gott. Ich sagte jemand, ich Gott. Was haben Warren und Jack damit zu schaffen? Das ist es ja gerade. Sie sind in der Rechnung überhaupt nicht vorgesehen. Gar nicht eingeplant. Vielleicht sind sie es ja doch und du siehst es nur nicht. Hä? Was willst du damit sagen? Ach, nichts. Nichts weiter. Nichts Spezielles. Nur so. Eine Beobachtung. Vielleicht ein paar Koinzidenzkurven mehr. Sie kreisen mich ein. Ich fühle es. Ach, Quatsch. Oh. Mein Kopf. Ich werde diesen Tag nicht lebend überstehen. Wieso glaubt Jack, ich hätte eine Affäre mit Maggie? Keine Ahnung. Hast du eine? Natürlich nicht. Protestier bloß nicht so. Sonst denke ich noch, du hättest tatsächlich was mit ihr. Da mag das sein. Wir könnten hier aufmachen und nachsehen. Du machst auf. Na schön, wirklich. Also wirklich, Graham, du und deine Paranoia. Guten Morgen, ein Einschreiben für Ihren Mann. Bitte bitte hier ins Bett. Schönen Tag. Herr Postbote. Ah ja? Päckchen. Für dich hier. Ah. Danke. Na, endlich mein neues Softwareprogramm. Ein neues Gehirn wäre besser gewesen. Kannst du dann auch nicht in eine andere Richtung blasen, Ray? Wieso? Graham stört es nicht, oder? Er sitzt ja auch nicht am Steuer. Na und? Der Rauch trübt mir die Sicht. Ach, du liebes Bisschen. Wie geht's deiner Mutter, Graham? Die liegt im Krankenhaus. Ja, weiß ich, deshalb frag ich ja. Sie ist nicht mehr so ganz klar im Kopf. Alte Herrschaften sind so. Ein Onkel von mir dachte mal, vor seiner Haustür wäre ein Flugzeug abgestürzt. Er beobachtete, wie die Leichen in schwarzen Plastiksäcken weggetragen wurden. Und was ist daran komisch? Das war die Müllabfuhr. Die machen die sonderbarsten sexuellen Anspielungen in ihrer Verwirrung. Was, die Alten? Naja, sie haben so Fantasien. Besonders Frauen. Jahrelang unterdrückt und plötzlich im Alter bricht alles aus ihnen raus. Bei deiner Mutter auch? Nein, bis jetzt noch nicht, Gott sei Dank. Die sitzen nur den ganzen Tag mit übergestülpten Kopfhörern rum. Was hört sie denn so? Nichts. Wie? Na, nur Statik, Leere, weißes Rauschen. Sie stellt überhaupt nichts ein. Weißt du, worauf ich überhaupt keinen Bock habe? Alt werden. Ach du, da mach dir keine Sorgen, Ray. Verwirrt und geil bist du, dann merkst gar keinen Unterschied. Moment, wir sind da. Auf der linken Seite. Links, hab ich gesagt. So, jetzt noch etwa 180 Meter. Wenn die Angaben korrekt sind. Fehler im Kabelschacht. Also dann rein ins Kaninchenloch. Alles klar, Graham? Hast du die Kopfhörer auf? Ja. Brauchst du einen Messton? Nein, glaube ich nicht. Unterbrechungen, DR 18. Wie wär's mit dem Brecheisen? Mann, du bist ungefähr so nützlich wie ein Furz im Windkanal. Oh, verdammt. Ich muss den Stein wegbrechen, sonst... Na bitte. Also... Welches ist denn nun die DA 18? Die oder die? Oder die? Hast du's? Am besten, ich versuch's mal mit der Krokodilklemme. Versuch's mal mit der Krokodilklemme. Erstmal diese hier. Na schön. Also, nochmal. Wenn du beim ersten Mal kein Glück hast, gib es auf. Nee, also nochmal auf Neues. Liz, wir machen einen Riesenfehler. Wir sollten es nicht noch weiter treiben. Warum nicht, Jack? Das. Warum nicht? Graham ist mein bester Freund. Außerdem mein Ex-Schwager. Es ist verrückt, was wir hier machen. Alles falsch. Liebling, ich bin sicher, er hat nicht den leisesten Verdacht. Darum geht es doch gar nicht. Das ist unwichtig. Ja. Ja, ich meine, wir hatten dieses verfluchte Abenteuer doch auch nicht, bevor ihr... Was? Vor oder... Ja, also warum jetzt auf einmal? Wozu? Wozu? Wozu? Ja, was hat uns dazu getrieben? Ich dachte, du magst mich. Ja, na klar, mag ich dich, Liz. Das weißt du doch. Also... Was willst du dann? Keiner von beiden ahnt doch nur das Mindeste. Nein! Nein, das ist nicht wahr! Überhaupt kein Risiko. Liz und Jake. Das kann nicht sein. Ich glaub's nicht. Hast du das gekriegt, Graham? Waren sie es wirklich? Wirklich sie? Vielleicht irre ich mich, ja. Vielleicht ein Fall von falscher Identität. Nicht sie, zwei völlig andere, die auch Liz und Jack heißen. Purer Zufall. Schließlich in einem Universum unbegrenzter Möglichkeiten ist alles möglich. Natürlich waren sie es. Nochmal. Ist weg. Die war es nicht. Mist, aber welche sonst... Wie? Was? Wo bist du? Bist du das, Liz? Wo bist du? Ich bin hier. Wo? Wo denn? Hier. Seit 5 Minuten rufe ich ständig deinen Namen. Oh, Liz. Ja, natürlich. Oder hast du gedacht, das war eine Meerjungfrau? Willst du taub werden? Taub? Ja, taub. Schwerhörig. Nein. Weißt du denn immer noch nicht, dass Kopfhörer das Gehör schädigen, wenn du derart laut aufdrehst? Hast du geschlafen? Ja, ich muss geträumt haben. Hier, dein Kakao. Danke. Mach bloß keine Ringe. Ein komischer Traum. Ach ja? Die Reihen 1 bis 5 wiederholen, eine Masche auslassen, dann bis zum Ende links stricken. Jedenfalls nehme ich das an. Träume sollen doch komisch sein. Nein, ich wollte sagen, ich nehme an, dass es ein Traum war, nehme ich an. So, du nimmst an, du hast es für einen Traum gehalten. Ja, nehme ich an. Falls ich es nicht tatsächlich geträumt habe. Kam ich auch drin vor? Du? Ja, du und Jack. Ich und Jack. Wer hätte das gedacht? Nichts Schlimmes, hoffentlich. Hoffentlich? Nichts, hoffentlich. Schlimmes? Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Wo ist der Unterschied? Ich und Jack, wo holst du eigentlich diese lächerlichen Einfälle her, Graham? Quantenmechanik. Werkstatttratsch. Aha. Hätte ich mir denken können. Männer. Input Jack. Und Maggie. Und Input Graham. Und Liz. So. Und die dazugehörigen Analogwerte. Ja. Was kann ich sagen? Meine Koinzidenzkurve verschlungen mit Maggies. Wir hatten nie was miteinander, soweit ich weiß. Jack hat doch den ganzen Abend lang nur cool von sich gegeben. Und nichts anderes tut dieser blöde Apparat. Alles Gigo. Gigo, Gaga Input, Gaga Output. Gigo, Gigo, Gaga, Gaga. Ach, jetzt sind wir beleidigt, wie? Wollen nicht zugeben, einen Bock geschossen zu haben. Hast du aber, mein Lieber. Deine non-kausalen Zusammenhänge sind allesamt für die Katz, mein werter integrierter Schaltkreiskollege. Weit weg vom Leitstrahl, mein Bester. In Schwulitäten, wie? Außerhalb des Spielfeldes, wie? Na, na, na, na, na. Was sind denn das für Manieren? Ach, jetzt will er auch noch sprechen. Aber das geht über deinen Horizont, mein Junge. Na schön, versuchen wir es anders. Grahams Koinzidenzkurve bis unendlich extrapolieren. Mal sehen, was dabei rauskommt. Nicht allzu viel anscheinend. Genau genommen gar nichts. Genau genommen läuft jetzt alles im Kreis. Im Kreis? Wie kann es ein Kreis sein, wenn die Zeit voranschreitet? Wenn der Pfeil der Zeit... Der Pfeil der Zeit ist kreisförmig. Die gegenwärtige und die vergangene Zeit sind womöglich beide in der Zukunft vorhanden und die Zukunft in der Vergangenheit. Die Quantenmechanik hat recht. Wir alle, Atome, Moleküle, Menschen, Planeten, wir alle kreisen. In meinem Anfang ist mein Ende, in meinem Ende ist mein Anfang. Ja. Und wo bleibe ich dabei? Der Computer sagt, ich hatte eine Affäre mit Maggie. Aber ich erinnere mich nicht. Nein, ich bin sicher, dass ich nie, nie eine hatte. Aber vielleicht nicht hatte, sondern haben werde. Futurum. Unsinn. Ich kann mir Maggie überhaupt nicht vorstellen. Nicht so jedenfalls, wie ich mir Jill immer vorgestellt habe. Mit Jill war das anders. Daran erinnere ich mich genau, bestimmt, bevor sie nach Hongkong verschwand. Natürlich bevor du, Heini. Seitdem war sie ja nie wieder hier. Was ist das jetzt? Oh nein, nein, nein, nein. Sie kreisen mich ein. Nein, sie kreisen mich ein. Sie kreisen mich ein. Hast du es gefunden, Graham? Was gefunden? Wonach du gesucht hast. Deine Zukunft. Noch nicht. Ich versuch's mal mit dem Klinkenstecker. Versuch's mal mit dem Klinkenstecker. Das Programm ist falsch. Er hat das falsche Programm. Ach was, das Programm ist goldrichtig. Gigo. Klappe, du Tittchen. Graham weiß, was er tut. Nimm den Klinkenstecker, Graham. Und steck ihn rein. Ich mag nicht. Du musst aber. Hörst du? Du hast keine Wahl. Ich hab wohl eine Wahl. Ich hab eine Wahl. Aber sicher doch. Eigene Schuld, Graham. Was musst du auch mit diesen non-kausalen Zusammenhängen herumfummeln? Die hättest du besser in Ruhe gelassen. Analogwerte sind Mord. Mensch, ich werde dich ermorden, wenn du nicht gleich damit aufhörst. Graham weiß, was er tut. Was sagst du? Ich habe Angst vor Kreisen. Ich glaube, er meint den Pfeil der Zeit. Quatsch doch nicht dazwischen. Was für Kreise, Graham? Kakaoringe. Ich verstehe dich nicht, Graham. Keiner versteht mich, das ist mir klar. Bist du angeschlossen? Brauchst du einen Messton? Ich stöpsel mich jetzt ein. Braver Junge. Ich muss das rauskriegen. Richtig, nie aufgeben. Ich stöpsel ein, ja? Ganz wie du Lust hast. Bei drei geht's los. Eins, zwei, drei. Na, was ist? Nichts. Nur nicht den Mut verlieren. Versuch die nächste. Ach, die nächste. Das ist. Mein Junge. Ja. Und jetzt hören Sie ein Hörspiel. Hier oben registrieren wir spektroskopische Interferenzen. Bei dir dasselbe? Hab schon unterbrochen. Gut. Brauchst du einen Messton? Nein! Ich finde nicht, dass er es nochmal versuchen sollte. Er muss, sonst wird er es nie rausfinden. Vielleicht will er es ja gar nicht rausfinden. Sei kein Frosch. Wer nicht wagt, der nicht verliert. Gewinnt. Hm? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Na gut, wenn du es mal wieder besser weißt. Herrgott, immer diese Studierten machen einen ganz krank. Nun los, John Graham, noch einen Versuch. Diesmal triffst du ins Schwarze. Na gut, ich tu's. Aufgepasst! Jetzt! Ich war immer eifersüchtig auf Jill. Die nach Hongkong verschwunden ist. Ja, ich kenne Jill. Wo hast du sie kennengelernt? Im Büro. Bei der Arbeit? Hm. War sie gut? Bei der Arbeit? Nein. Im Bett? Besser als ich? Hm? Nicht besser. Anders. Also sowas kann man nicht vergleichen. Ich kann es aber. Du bist viel besser als Jack. Sanfter, rücksichtsvoller. Wenn ich nicht im selben Moment komme wie er, dreht er sich um und schläft ein. Schnarchst du? Nein. Aber eher. Als hättest du einen Vulkanausbruch neben dir. Wir machen einen gewaltigen Fehler. Wir sollten es nicht noch weiter treiben. Warum nicht? Hm? Jack ist mein Freund. Außerdem mein Ex-Schwager. Es ist verrückt, was wir hier machen. Wir sollten es abbrechen, wirklich. Irgendwo sind die Drähte überkreuzt. Was denn für Drähte? Nee, ich meine einfach einen Kurzschluss. Ich weiß auch nicht. Hör zu, Liebling. Jack hat nicht den leisesten Verdacht. Ach, darum geht es doch gar nicht. Das ist unwichtig. Ich meine, wir hatten dieses verfluchte Abenteuer ja auch nicht vorgestern. Nicht? Ich meine, bevor Jack davon anfing in seinem Suff. Also warum jetzt auf einmal? Hm? Wozu? Wozu? Wozu? Ja, was hat uns dazu getrieben? Was? Ich dachte, du magst mich. Hm? Na klar mag ich dich, Maggie, das weißt du doch besser. Also was ist denn daran so falsch? Keiner von beiden hat irgendeinen Verdacht. Alles ist falsch. Sogar folgende Meldung. Nach neuesten Informationen wurde die Entgleisung des 8.27 Uhr Schnellzugs nach Manchester südlich der Hampton Bridge, was? Die die Nahverbindungen von Dutzenden von Pendlern durcheinander brachte, vorsätzlich herbeigeführt. Auf dem Gleiskörper seien Teile eines olivgrünen Minis gefunden worden, hieß es bei British Rail. Beweg dich nicht. Bleib, wo du bist. Nein, das ist nicht nötig. Bitte. Oh. So. Ruhe. Nein. Ganz ruhig. So. Ja. Ja. ...150 zu 90. Ist das schlimm? Es könnte schlimmer sein. In deinem Alter sollte man schon ein bisschen auf den Blutdruck achten. Vielen Dank für die Belehrung, Schwester. Oberschwester, alle Prüfungen. Obwohl du doch so eine Expertin bist. Vielleicht kannst du mir ja auch sagen, wer da seine Finger im Spiel hat. Seine Finger? Beim Radio? Nein, nicht beim Radio. Bei mir. Hier, bring dir deinen Kakao. Oh. Leider mit Fußbad. Das macht nichts. Trink ihn, solange er noch heiß ist. Ja. Ach, Maggie hat angerufen. Wir sollen am Samstag zu ihr zum Abendessen kommen. Ich habe zugesagt. Richtig? Ne. Ja, natürlich. Wenn du von deiner Mutter zurück bist. Ja. Was ist? Kommt nichts dabei raus heute? Was macht die Symbiose? Ich habe sie ausgesetzt. Jedenfalls fürs Erste. Oh, schade. Und was ist mit dieser anderen Sache, dieser non-kausalen Behinderung? Entschuldigung, ich meine Verbindung. Die habe ich auch ausgesetzt. Aber warum denn bloß? Weiß nicht. Es war so eine Art Bumerang. Ah ja? Man gerät da leicht an einen Punkt, wo das Beobachten mit der Beobachtung zusammenfällt. Du meinst, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht? Nein, das eigentlich gar nicht. Sag mal, hast du nun eine Affäre mit Jack oder nicht? Graham, red nicht so dummes Zeug. Ich hab genauso wenig eine Affäre mit Jack wie du mit Maggie. Was für eine absurde Idee. Total irre, nicht? Glaubst du an Vorhersehung? Hm? Du meinst, die Zukunft vorhersehen können? Ja? Nein. Wie kann irgendjemand was vorhersehen, was überhaupt noch nicht passiert ist? Das ist doch unmöglich. Aber Gleichzeitigkeit, Koinzidenz. Ja, an sowas glaube ich. Und wenn es nun dasselbe wäre? Oder sagen wir, nur die zwei Seiten ein und derselben Medaille? Nehmen wir mal an, ein künftiges Ereignis könnte etwas beeinflussen, das bereits stattgefunden hat. Vergangen ist vergangen, Graham. Daran ist nichts mehr zu ändern. Und die Zukunft, die muss erst noch stattfinden. Vielleicht hat sie ja schon stattgefunden. Ja, ein Kurzschluss zwischen Vergangenheit und Zukunft, die hier und jetzt aufeinandertreffen, in der Gegenwart. Also manchmal hast du wirklich ziemlich merkwürdige Ideen. Merkwürdig für dich und mich vielleicht, aber nicht alles folgt unseren Regeln. Manchmal wohnt einem Elementarteilchen ein Zustand von Wahrscheinlichkeit inne. Es kann existieren, muss aber nicht existieren. Genau wie ein Ereignis in der Zukunft. Manche Teilchen bewegen sich in der Zeit rückwärts und kommen schließlich an derselben Stelle wieder an, von wo aus sie starteten. Das ist alles sehr faszinierend, Graham, wirklich. Aber was hat das mit uns zu tun? Deine Teilchen haben doch keine Wirkung auf dich und mich. Hier. Und jetzt. Wer weiß. Aber wie denn bitte? Weil wir aus ihnen bestehen. Aus diesen Teilchen. Wir nehmen sie nur nicht wahr, weil unsere Sinne nicht dafür gemacht sind. Aber nichtsdestoweniger sind sie vorhanden. Sie sind die eigentliche Struktur der Wirklichkeit. Aber alles, was du hier siehst, ist die Wirklichkeit. Dieser Schreibtisch, dieser Teppich, dieser Sessel, du und ich. Oder was wir dafür halten. Mit unserer begrenzten Wahrnehmung. Die wirkliche Wirklichkeit ist es nicht. Wenn dies alles nicht wirklich ist, was ist es denn dann? Ein Traum? Wir sind wie Insekten auf dem Wasser, Liz. Schlittschuhläufer auf der Oberfläche der Dinge. Vom Ozean darunter ahnen wir nichts. Ich bin wirklich. Ich habe einen Mann, der bei der Telekom arbeitet, zwei Kinder und ein Reihenhaus mit defekter Drainage. Aber zugleich bist du zu 99,9% ein Vakuum. So bin ich das. Ja. Komm her. Für mich bist du kompakt genug. Ich wünschte, du würdest dir nicht den Kopf vollstopfen mit diesem monströsen Zeugs, Graham, das die Zukunft, die Vergangenheit beeinflusst. Am Ende denkst du womöglich, du wärst noch immer mit Doreen verheiratet. Was dann? Um Gottes Willen. Graham, sieh mal dort. Ja, was? Diese Kakaoringe. Sehen Sie denen von neulich nur ähnlich oder sind sie... Du lieber Himmel, ja. Identisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Graham? Graham, sind sie identisch oder nicht? Ich weiß es nicht. Was ist mit der Lampe? Warum flackert sie? Graham, ich dachte, das Ganze ist nur ein Scherz, ein blöder Witz. Ich weiß es doch auch nicht, Liz. Ich kann es nicht. Großer Gott, danke. Stromausfall. Das hätte ich vorher wissen können. Du und deine blöden Kakaoringe. Mutter! Mutter! Mutter! Ah, guten Tag, mein Junge. Wie geht's dir denn? Ach, gut. Ja, und wie geht's Doreen und Warren? Großartig. Hier, ein bisschen was Grünes. Oh, wie hübsch. Und die duften ja so gut. Kann er denn schon laufen? Wer? Na, Warren. Ja, natürlich. Er läuft schon richtig. Ja, ich stricke ihm gerade ein Wollmützchen. Jetzt im Winter kann er es gut gebrauchen. Es wird seine kleinen Öhrchen und sein kleines Köpfchen warm werden. Ja. Du, die hat gerade ihr Sekret bekommen. Was? Wer? Na, die da drüben mit der Sonnenbrille. Ihr Sekret hier im Krankenhaus? Aber nein, vor Gericht. Na, du weißt doch schon, ein Scheidungssekret. Du meinst ein Dekret, ein Scheidungsdekret, ein Spruch vom Scheidungsrichter. Na, und warum? Schrecklich. Bei ihrer Einlieferung war sie über und über mit Blutergüssen bedeckt. Bis hier und hier und hier und hier. Wie ist es mit dem Essen? Ach, danke, mein Junge, im Moment nicht. Ich habe gerade zu Abend gegessen. Ich will wissen, ob du dein Essen runterkriegst. Alles, was ich runterkriege, ist eine Schüssel Tütensuppe. Sie haben mir neue Kapseln verordnet, gelbe und blaue Smarties diesmal. Keine Nummern drauf. Sehr gut. Was suchst du denn? Na, meine Zigaretten. Du sitzt drauf. Oh, ja, stimmt. Wie blöd von mir. So, gibst du mir Feuer? Auch bring mir doch bitte Bring mir doch bitte nächstes Mal Pfefferminztropfen mit, ja? Bitte Ihre Zigarette ausmachen, Mrs. Routledge. Sie haben heute wieder nichts gegessen, nicht wahr? Nein. So, jetzt werden wir Sie mal hier oben drauf. So, ja. Und ein Glas Marmelade, ja? Spezielle Diese Sorte? Der nette junge Mann hilft Ihnen Dankeschön. Dabei. Sie werden sehen, diese Liege ist ja. sehr bequem. Legen Sie sich zurück, Mrs. Routledge. Zurücklegen bitte, waagerecht. Ja, sehr schön. Wunderschön. Ruhen Sie sich aus. Nein, ja, als dann, ab die Post. Ich will nicht. Ich will aber nicht. Mrs. Routledge, seien Sie doch vernünftig. Bitte, Mrs. Routledge. Nein, ich will nicht. Entschuldigung, Schwester, wo Mrs. wollen Sie denn Routledge, hin mit Sie ihr? Sie helfen weder sich selbst noch uns, so beruhigen Sie sich doch. Zu. Träger, halten Sie ja die Beine fest. Sie sehen doch, dass Schwester, es nicht anders geht. Wohin bringen Sie sie denn? Es ist Zeit für Ihre Behandlung. Wo war Mrs. Routledge, wir müssen Sie festschnallen, wenn Sie nicht vernünftig Schwester, sind. Was denn für eine, was denn für eine Behandlung, Schwester? Ihre dritte Elektroschocktherapie. Oh. Es ist Augenblick nur mal. Zum Besten, Schwester, Mrs. Routledge. Schwester, Augenblick mal. Jetzt nicht hinterher, wir sind sowieso in Zeit. Schwester, ich möchte jetzt endlich wissen, warum. Pfleger, informieren Sie bitte Mr. Routledge. Hilf mir doch. Oma wird schon keinen Schaden nehmen, Paps, wirklich nicht. Kannst du unbesorgt sein. Warren, was machst du denn hier? Arbeiten. Mein neuer Job, Psychopfleger. Du hast dir die Haare schneiden lassen. Musste ich doch. Befehl von ganz oben. Also dann, ich muss weiter. Aber Warren, wenn sie doch partout nicht will. Nur ein kleiner Elektroschock, Paps. Wie ein Kurzschluss im Gehirn. Es passiert. Jetzt. Ich wusste, dass es kommen würde. Jetzt ist es da. Es passiert. Du hast mich gewarnt, Liz. Du hast mich gewarnt. Und ich habe es nicht beachtet. Warum nicht? Warum bloß nicht? Nein! Ich werde die richtigen Phasen zusammenbringen. Es muss hier irgendwo... Hier. Doch, das... Eine von diesen hier. In diesem Bündel von Litzen mit Sicherheit. Aber welche davon? Welche denn? Welche, herrje, nochmal? Welche? Über dieses Phänomen werden immer mehr Mutmaßungen verbreitet. So hat inzwischen ein Sprecher der Telekom einen Kurzschluss im Kabelsystem dafür verantwortlich gemacht, dass durch eine merkwürdige Koinzidenz Vergangenheit und Zukunft vertauscht und die Gegenwahr ausgelöscht wurde. Nein, das ist der nicht wahr! Betonte, dass das nehme ich dem nicht ab. Los, nächster Versuch. Ich bin hier, Liz. Hier. Liz! Liz! Liz hatte recht. Sie hatte recht. Es ist alles nur ein schlechter Scherz. Ein blöder Witz. Hier kriegt man kein Auge zu. Die ganze Nacht tapfen sie herum. Gehen auf die Toilette, lassen das Licht an. Die Nachtschwester scheint das überhaupt nicht zu stören. Schwestern können ganz schön grausam sein, richtig brutal. Eine von ihnen hat meinen kleinen Finger zurückgebogen. Guck mal, hier, so. Ich kann ihn nicht mal mehr richtig gerade machen. Hörspiel von Trevor Heul. Übersetzung Uwe Friesel.